Sitzung am 21.11. Wir haben jetzt 10 vor 9. Protokollant ist die Claudia und ich hoffe, wir nehmen an, da hat keiner was gegen. Ich hoffe, da hat keiner was gegen. Anwesend sind Fitz, Sutton Gray, Carsten, Alex, Jörg und Daniel kommen noch nicht. Der ist noch schon später. Entschuldigt abwesend Ralf, Steffi, Daniel. Der Vorstand ist vorerst beschlussfähig. Das letzte Protokoll, möchten wir da mal einen Blick drauf werfen. Ich bin gerade aufs Pad geflogen. Ich auch. Bei dem letzten Protokoll enthalte ich mich, weil ich war nicht da. Ich auch. Der vertagte Punkt ist mit aufgenommen worden. Yep. Ziemlich viele Aufgaben fielen bei Ralf an, da der heute nicht da ist. Müssen wir dann anderweitig gucken, ob, wie da der Stand der Dinge ist. Okay, also von mir aus geht es in Ordnung. Jörg? Ja. Ja, nein, dagegen, Abbruch? Immer noch ja. Habe ich das ja so als Frage formuliert? Das wollte ich nicht. Okay, mehr sind doch nicht alle abstimmen können. Damit ist das Protokoll gerade so angenommen. Nö, nee, wieso? Ist einstimmig angenommen bei 2 Enthaltungen. Ja, sicher. So, Berichte. Ja, nicht vor. Statistiken, Mitglieder. Ja, kannst du da was zu sagen? Oder Carsten? Ja, wir haben noch welche. Kassenbestand müssen wir feststellen, dass die Schatzmeisterin gerade nicht da ist, was aber auch ihr gutes Recht ist, weil die wieder im Moment einen Ritt auf den Kanonenkugel haben mit Jörg zusammen. So, dann lese ich hier eine Wiedervorlage vom 8.11. Oder wollen wir den Tagesordnungspunkt vorziehen? Neue Sitzung, nächste Sitzung. Ja, vorziehen. Gut, dann ziehe ich dann mal den Tagesordnungspunkt nächste Sitzung vor und schlage den 6.12. als nächsten Termin vor. Jetzt scheint keine Widerrede zu sein. Also nehmen wir den. Gut, Jörg, du meldest dich, wenn du gehst. Ja, mache ich. Okay, wir haben hier eine Wiedervorlage vom 8.11. Es geht um einen Antrag, einen Finanzantrag. Antrag auf Mittel aus dem Budget des NFR-Ruhrkreises. Ja. Genau, gibt es da irgendwas zu oder ist der Antragsteller da? Ich weiß nicht, ob jemand da ist. Scheint wohl nicht zu sein. Dieser Antrag soll wohl... Also der Antrag bezog sich wohl ursprünglich auf die Einladung zur Kreismitgliederversammlung, was so in der Kurzzusammenfassung hier nicht so richtig wiedergegeben wird. Und also Ralf und ich waren auf der Mitgliederversammlung des NPR-Kreises, da haben wir halt nachgefragt zu dem Punkt. Es besteht nach wie vor ein Interesse daran, die Mitglieder anzuschreiben und halt zu gucken, ob man dann über Brief noch andere erreicht. Man hat die Kosten runterkalkuliert auf knappe 60 Euro, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Und würde halt noch weiter gerne dieses Budget haben. Und das hat die Kreismitgliederversammlung auch beschlossen, dass das in Ordnung wäre. Also von mir aus können wir das bewilligen in der Art und Weise, wie das hier steht, nämlich ohne die Einschränkung zur KMV. Alles klar. Gibt es noch weitere Anmerkungen, Diskussionen dazu? Das scheint nicht der Fall. Dann frage ich jetzt mal, wer ist dagegen, diesen Antrag anzunehmen? Wer enthält sich? Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Und wir kommen zum nächsten Antrag. Fracking in Bayern. Alex. Wieso bin ich denn da jetzt dran? Ralf wollte sich darum kümmern. Ach ja, genau, richtig. Ralf, ja, der ist aber nicht da. Keine Ahnung, wie die Sachlage ist. Keine Ahnung. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich egal, weil die Sachen sind alle schon vorbei. Im Grunde genommen können wir das schließen. Ich weiß nicht, was da noch zu tun ist. Okay, dann hat sich der Antrag, glaube ich, erledigt und ist damit abgewiesen, oder? Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Antrag. Sonstiges. Themenpunkt heutige Vorstandssitzung, Beauftragung Kurve. Was soll Kurve sein? Frank Render? Kommunalpolitische Vereinigung. Ja. Da ist der Stand der Dinge, dass sich da Ralf und Carsten drum kümmern, oder wer? Ja, richtig. Carsten, sag was? Ich hatte mit Ralf telefoniert zu dem Thema. Wir hatten vereinbart, dass der Ralf die Kommunikation Richtung AK Kommunalpolitik macht und ich die Kommunikation Richtung Fraktion mache. Das war so der letzte Stand, den wir hatten. Ich muss jetzt tatsächlich nochmal auf die Leute der Fraktion zugehen und würde dann zeitnah berichten, wenn wir was Neues haben. Gut, damit sind die Beauftragten benannt. Da gibt es aber, glaube ich, auch nichts abzustimmen für, oder? Irgendwann muss vom Vorstand ein Beschluss kommen, wenn es soweit ist, dass es gegründet werden kann, sodass die Initiation stattfindet, weil diese Formalität ist wohl wichtig für die für den Start. Gut, ja. Aber da bitte dann einen anderen Antrag für formulieren, weil das ist so, kommt da nicht so rüber, nicht. Nee, auf jeden Fall. So. Gut, also dann denke ich mal, ist dem Antrag Genüge getan worden, weil er möchte eigentlich auch nur informieren. Genau, ja, es ist ja kein Antrag zum Abstimmen, es ist einfach nur, keine Ahnung, irgendwie. Ja, sollte ich vielleicht meinen Antragsstatus behandelt oder sowas einfügen? Ja, das ist schön. Gut, Claudia, wenn ich zu schnell sag Bescheid. Keine Sorge, ich melde mich dann schon. Okay, der nächste Antrag. Bewerbung Tag der politischen Arbeit im Regierungsbezirk Düsseldorf 2013.1. Der KV Düsseldorf möchte um die Ausrichtung des nächsten TDPA bewerben. Ist die Bewerberin da? Oder der, nee, die Bewerberin, genau, Andrea. Nicht da. Die ist ein paar Tage weg. Ich hatte die Mitinitiatoren angeschrieben, habe aber leider kein Feedback gekriegt. Okay, ich weiß, dass die Andrea auch in AG Events ist. Ich würde das dann entsprechend gerne vertagen, weil die würde ich dann gerne dazu hören. Oder ist jemand von AG Events da und weiß Bescheid? Scheint nicht der Fall zu sein, dann vertagen wir das. Ja, oder gibt es dagegen Stimmen oder irgendwie? Nee, super. Okay. Nächster Antrag bzw. Fragen zu einem neuen Portal. Das Kandidatenportal ist ja nun online und unterstützt das auch grundsätzlich wegen der sehr hohen Priorität. Allerdings kam jetzt über die NRW-Liste bereits die erste Frage auf von Christi bezüglich der notwendigen Registrierung. Deshalb zur Info und Bitte um Diskussion eventuell heute Abend in der Vorstandssitzung der bisherigen Schriftverkehr zu diesem Thema mit Alexander. Eventuell können noch offene Fragen im Nachgang geklärt werden. Mein Telefon ist an. Heute Abend bin ich allerdings auf dem Stammtisch in Cars und da nur schwer zu erreichen. Von Markus. Das habe ich mich übrigens auch gefragt. Ist das echt mit Registrierung? Das ist schon ja, mit ja. Also die Leute, die das angelegt haben, der Fullerin war das unter anderem, haben damit argumentiert, dass wenn du in dieses Portal gehst und du bewirbst dich da, dann beantwortest Fragen und dann sieht halt dein Arbeitgeber, dass du dich für den Bundestag bewirbst, was er halt vorher vielleicht nicht gewusst hätte. Und das könnte dir dann in irgendeiner Form private Probleme einbringen. Und wenn du dann eben nicht mehr da bist und also wenn aus dem Wiki, wenn du alles ins Wiki einpflegst oder es öffentlich gemacht wird, dann kann Google eben beispielsweise darauf zugreifen und dann wird es für immer da sein, egal ob du jetzt auf den vorderen Plätzen gelandet bist oder nicht. Und das wären dann halt zu viele Daten, die da weiterhin rumliegen würden. Deswegen soll man sich da anmelden und das dann so machen. Aber meine Frage, dieses Antragsportal, dieses Bewerbungsportal, wem dient das? Es dient der Information der Mitglieder und der Präsentation der Bewerber. Okay, das heißt, das sind Daten, die im Prinzip an Dritte gerichtet sind und nicht zur Ausführung oder für die Veranstaltung quasi dienen, sondern sind halt auch für die quasi Öffentlichkeit gedacht. Genau, also die Bewerberdaten, die sind für die Parteiöffentlichkeit gedacht und Daten derjenigen, die Fragen stellen, glaube ich ja nicht. Da wird, glaube ich, auch gar nichts erhoben, außer eine E-Mail-Adresse. Ich bin dann weg. Tschüss, Jörg. Tschüss. Erfolg. Damit stelle ich fest, wir sind nicht beschlussfähig. Danke. Wollen wir die Sitzung jetzt brechen oder was wollen wir machen? Tja, wann hat denn Daniel zugesagt, dass er kommt? Uhrzeit hat er nicht gesagt. Er sagte nur, er kommt eine Ecke zu spät. Ja, okay, lass mal eben sondieren, was noch an Themen drauf ist. Kommunikation, RD. Übernahme der Kostengesundheitskongress, mehrere Teile wohl. Ja, ich hatte den Antrag aufgesplittet, damit es einfacher ist mit der Abstimmung. Gibt es irgendwas, was wir dringend beschließen müssen und was nicht im Umlauf gemacht werden kann? Uwe, was ist denn mit eurem Antrag? Ist das für nächstes Wochenende oder was? Für den Erstvoten. Ich habe nochmal gecheckt, was jetzt genau dann von der Bundesseite bezahlt wird, drin ist. Und daraus jetzt zwei Anträge gemacht, einmal vier Personen von uns, gegebenenfalls dann halt Fahrkosten. Ich sei denn, ich weiß nicht, wenn die Personen beauftragt, könnten die ja, glaube ich, Fahrtkosten brechen. Deswegen habe ich das in einem oben mit drin gelassen. Und der zweite wäre dann einfach eine Unterstützung durch den Landesverband, weil hier alles ein bisschen teurer ist als bei den letzten Treffen. Und wir quasi dann ein paar von den Kosten übernehmen könnten. Das letzte Mal halt so mit drin waren, dass die beiden Anträge. Zu den Fahrtkosten, ihr habt doch sowieso eine Beauftragung von uns, oder? Als Pressesprecher. Ich denke schon, ich habe selber ja noch keine Fahrtkosten abgerechnet, wenn das so gemacht werden kann, weil es irgendwo mit drin steht. Ich meine ja, die Beauftragten können das machen, dann kann man den Bereich da rausschmeißen, weil du ja auch nichts brauchst. Ne? Ich bin quasi auch beauftragt, ja. Genau, dann kann man die 270 da auch einfach rausnehmen. Ich denke, dafür muss man den Antrag aber jetzt nicht umschreiben. Wer hast du im Presseteam ist denn beauftragt? Also Achim auf jeden Fall als Landespressesprecher und wer noch? Der Engelbert und ich, das sind auch die drin. Okay. Und falls jetzt da jemand anders fahren sollen müsste, der nicht drin steht, wäre es wahrscheinlich auch nicht so tragisch, weil ich hier ja quasi vor Ort bin. Also ich denke, es lösen und klären. Tja, was machen wir denn jetzt mit der Sitzung? Darf ich was fragen? Klar. Ich habe eine Ticketnummer bekommen für einen Antrag und finde den aber nicht in eurer Tagesordnung. Gibst du mal die Nummer? Ja, 69003. 003? Ja. Ich lese den gerade. Ja, ist nicht super eilig, nur ich war irgendwie, wollte nur wissen, wie es funktioniert, warum er da nicht drin ist. Ja, wir werden das an die Rechtsabteilung weiterleiten, weil wir da selber gar nicht so groß was zu sagen können, was euch wirklich juristisch was hilft. Ja, die Intention war auch eigentlich euch nur zu bitten, uns dabei zu helfen, dass uns jemand diesen Brief schreibt, sag ich mal. Also ich habe das schon mal selber probiert mit der Rechtsabteilung, das hat nicht geklappt, aber wenn ihr das macht, wird das vielleicht ein bisschen mehr Erfolg haben. Ja, ich werde das mal an die NRW-Rechtsabteilung weiterleiten. Ja, super. Da E-Pause, darf ich kurz? Bitte, ist ob. Es ging um die Behandlung des GDPAs in Düsseldorf. Es steht ein klarer Antrag, nämlich eine Deadline zur Ausschreibung der Veranstaltung gibt. Das steht, glaube ich, drin im Antrag. Das ist eben links reingepostet. Wir von der AG Events haben das für gut und plausibel gefunden. Und das wollte ich euch noch anheimgeben. Sprich, Thema ist Deadline, weiter Werbung. Ja gut, jetzt können wir, da wir jetzt zur bis derzeit sowieso nichts beschließen können, steht das jetzt im Raum. Diese Bewerbungsseite ist da und die nächste Vorstandssitzung ist in 2 Wochen. Sage ich jetzt mal einfach so. Ja, ist okay. Ich wollte euch nur nochmal darauf hinweisen, dass da durchaus ein Antrag war, was geschlossen hätte werden können. Muss ich überlesen haben. Also wenn du dir das bei uns im Pad anguckst, ab Zeile 181. Und bin dabei. Okay, du hast recht, kein Antrag auf Entscheidung. Genau. Aber wie gesagt, da ist diese Bewerbungsseite und wer sich bewerben möchte, möge das tun. In 14 Tagen aber die nächste Sitzung. Alles klar. Da würde ich gerne noch was sagen, weil ich da mit dem Orga-Team bin. Thema Planungssicherheit, wäre es vielleicht gut, wenn ihr da noch eine Deadline mit reinschreiben könnt, damit man sich da ja quasi darauf verlassen kann, dass wann dann ein Beschluss da ist, in den der Halle oder beziehungsweise der Schule, die wir da organisiert haben, sagen können, bis wann wir Bescheid wissen. Ja, wie eben schon mal kurz erwähnt, wir sind derzeit nicht beschlussfähig. Unsere nächste Sitzung ist in 14 Tagen und da können wir einen Beschluss fassen. Okay. Ich hätte auch eine Bitte. Einfach loslegen. Ihr habt von uns noch, von der AG Events noch eine E-Mail offen, wo wir noch auf Rückmeldung warten. Das wäre ganz super, wenn ihr euch vielleicht bald darum kümmern könntet. Hast du eine Nummer? Ja. 3x6, 71. Bevor wir die Rückmeldung von euch nicht haben, können wir nicht nach außen quasi ja Infos geben und so. Ich glaube, wir sollten uns dringend auf dem BPT mal zusammensetzen. Da liegt echt so viel noch offen. Okay, also ihr habt noch in der Pipeline. Ja, ja, die sind alle okay. In der Pipeline. Da ist ein ganz großer Stapel gerade vor uns. Ich glaube, ich mache das Deal einfach mal in die Sitzungskommission und wir nehmen es in die nächste Sitzung. Oder als Samstag mal zusammensetzen. Und ich hätte noch was, nicht von der AG Events, sondern mal persönlich quasi an den Carsten. Ist der da? Okay. Ich persönlich kann gar nicht so richtig nachvollziehen, was du denn so tust. Und es wäre so schön, wenn du, wie die anderen auch, ein bisschen Bericht pflegst. Ja, das kann ich sicherlich tun. Die letzten 2 Wochen sind allerdings, ja, wie soll man das sagen, durch persönliche Umstände, Umbrüche, genauso wie du sie da siehst. Okay. Wie lange wollen wir denn auf den Daniel warten? Weil irgendwie macht das gerade wenig Sinn. Im Prinzip gar nicht, weil wir wissen überhaupt nicht wann. Ja, da würde ich sagen, beenden wir die Sitzung hier, wir sind schlussfähig. Der nächste Termin steht. Wir werden alles, was jetzt noch dringend irgendwie ist, als Umlauf beschließen und treffen uns Samstag mal. Entschuldigung, liebe Basis. Ich packe euch das gleich in die Umlaufbeschlüsse und mache euch eine Liste fertig mit den Tickets, die anstehen. Das wäre super, danke. Gut, also die Sitzung ist beendet, habe ich das richtig mitbekommen? Ja.